Soll ich mal was erzählen? Schieß los. Heute kaufe ich mir eine Jacke bei Globetrotter. Und am Samstag gehe ich mit Jörg ins Kino. Wir gucken da den neuen Harry Potter. Oder den neuen Quentin Tarantino. Ja, schön für dich, Bakterien, Eis, wen interessiert denn dieser Scheiß? Ich schau mich um und frage mich, warum sitz ich hier eigentlich? Heute kam die Chefin zu mir rein und sagte, ich soll für sie etwas suchen. Dumme Sau, was fällt der Arschkuh ein? Wenn ich könnte, würde ich sie heute verfluchen. Ja, komm schon, heul doch, bring mich um und laber hier nicht nur blöd rum. Ich schau mich um und frage mich, warum sitz ich hier eigentlich? Der Frank, macht er mit uns heute keine Pause? Ist er heute eventuell krank? Und liegt verschnupft im Bett bei sich zu Hause? Bin interessiert denn dieser Mist, geh doch dahin, wo Frank jetzt ist. Bin interessiert denn dieser Mist, geh doch dahin.